Kapitel 2. Wie ich mit der Meinungsherrschaft in Konflikt kam. Eine Fallstudie. Was aus meiner Sicht zu den Sachgegenständen der Debatte über Deutschland schafft sich ab inhaltlich zu sagen war, habe ich Anfang 2012 in dem Vorwort zur Paperback-Ausgabe auf 40 Seiten niedergelegt. In sachlicher Hinsicht war das von mir als Abschluss der Debatte gedacht, und das soll auch so bleiben. In diesem Kapitel werte ich die damaligen Reaktionen von Medien und Politik im Hinblick darauf aus, was sie möglicherweise über die Strukturen und Kommunikationsmechanismen unserer Gesellschaft aussagen. Der Beginn des Vorabdrucks von Deutschland schafft sich ab in Spiegel und Bild am 23. August 2010 markiert einen Einschnitt in meinem Leben. Der Einschnitt lag nicht im unerwarteten Erfolg des Buches, auch nicht darin, dass es neben Zuspruch auch scharfe Kritik erfuhr. Darauf war ich gefasst und hatte mir auch eine Debatte erhofft. Ich hatte aber nicht erwartet, dass ein großer Teil der Kritik die Sachebene so schnell verließ, beziehungsweise die angesprochenen sachlichen Fragen gleich unbeachtet beiseite legte. Es dauerte einige Zeit, bis ich die dahinterliegenden sozialen Mechanismen und psychologischen Antriebe verstanden hatte. Ich begriff, dass diese Spielart von Kritik die von mir angesprochenen sachlichen Fragen gar nicht betraf. Allenfalls instrumentalisierte sie die Behandlung von Sachfragen für ganz andere Zwecke. Im Oktober 2011 jedenfalls hatte ich mit der Abfassung des Vorworts zur Paperback-Ausgabe für mich die Debatte abgeschlossen. Ich schrieb zunächst, Europa braucht den Euro nicht. Beide Bücher könnten einander unähnlicher kaum sein. Ihre Gemeinsamkeit besteht allenfalls darin, dass der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sie jeweils unmittelbar vor ihrem Erscheinen als verantwortungslosen Unsinn bezeichnete. Für Dinge, die er nicht schätzt, scheint Wolfgang Schäuble sein Vokabular zu begrenzen. Richtig ist, beide Bücher waren aus seiner Sicht nicht opportun. Als Bundesinnenminister war er für Bevölkerungspolitik, Einwanderungspolitik und Integrationspolitik zuständig gewesen. Wenn er seine Politik als erfolgreich empfand, konnte ihm Deutschland schafft sich ab gar nicht gefallen. Und genauso erging es ihm als Bundesfinanzminister. Wenn er von der Richtigkeit und dem Erfolg seiner Europolitik überzeugt war, musste er viele Passagen von »Europa braucht den Euro nicht« recht abscheulich finden. Gleichwohl ist die Identität und relative Radikalität der Wortwahl aufschlussreich. Trotz ihrer Kürze enthält sie nämlich zwei Ebenen, eine sachliche und eine moralische. Unsinn sind Sachaussagen, die auch nicht die Spur innerer Wahrheit haben, beziehungsweise logisch so widersprüchlich sind, dass sie die Realität weder beschreiben noch erklären können. Radikaler kann man ein Sachbuch kaum kritisieren. Verantwortungslos sind Äußerungen, die unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt höhere moralische Zwecke beeinträchtigen oder nicht hinterfragbare Ziele und Werte gar gefährden. Die von Schäuble betriebene Gleichsetzung von sachlicher und moralischer Wahrheit bezeichnet man üblicherweise als totalitär. Sie zeichnet alle ideologisch fundierten Diktaturen aus. Wer in Deutschland im Zweiten Weltkrieg die Wahrheit über die Siegesaussichten sagte, konnte wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet werden. Wer in der DDR die Wahrheit über den Zustand der Wirtschaft sagte, konnte ins Gefängnis kommen. Wolfgang Schäuble ist sicherlich ein überzeugter und aufrechter Demokrat. Aber in sein Denken hat sich etwas eingeschlichen, das möglicherweise für den Zustand unserer Gesellschaft symptomatisch ist. Eine spontan negative Reaktion auf Deutschland schafft sich ab, konnte ich bei vielen Politikern noch am ehesten verstehen. Sie waren durch viele der darin enthaltenen Analysen auf dem falschen Fuß erwischt worden. Sie sollten plötzlich Antworten auf Probleme geben, deren Existenz sie am liebsten leugneten und für deren Lösung sie auch gar keine Konzepte hatten. Für solche Fälle kennen die Regeln der politischen Auseinandersetzung die Attacke, die auf Wahrheit keine Rücksicht nimmt und gern auch mit Diffamierung arbeitet. Eine solche Attacke wird aber selten einem dicken Buch zuteil. Politiker lesen nämlich in der Regel keine Bücher, dazu haben sie keine Zeit. Sie lesen Zeitung. Bevorzugt das Regionalblatt ihres Wahlkreises. Und sie lesen Vorlagen von Sitzungen, die von Beamten geschrieben wurden, sei es im Stadtrat, sei es im Bundestag. Ihre historischen und wirtschaftlichen Kenntnisse sind meist überschaubar, ihre Allgemeinbildung auch. Es gibt Ausnahmen, die diese Regel bestätigen. Angela Merkel ist taktisch recht klug. Als sie einen Tag nach Beginn des Vorabdrucks und 6 Tage vor Erscheinen des Buches den Sprecher der Bundesregierung erklären ließ, die Kanzlerin halte das Buch für nicht hilfreich, war das subjektiv sogar ehrlich. Was sollte ihr eine Beschreibung grundlegender Probleme nutzen, für die sie sämtlich keine Lösung hatte und von deren Benennung und Beschreibung sie sich nur politische Nachteile versprach? Die Bundeskanzlerin zog die Machtkarte, der damalige Bundesbankpräsident folgte eilfertig ihrem öffentlichen Ratschlag, mich aus dem Vorstand der Bundesbank zu entfernen, und stellte beim Bundespräsidenten den Antrag, mich zu entlassen. Die Initiative der Bundeskanzlerin hatte eine willkommene Nebenwirkung. Sie machte jedem in ihrer eigenen Partei klar, dass auf Wohlwollen und Karriere nicht rechnen konnte, wer Sarrazins Buch und seinen Thesen etwas abgewann. Und so stieg aus der CDU zu dem Thema fürderhin ein tiefes Schweigen auf. Angela Merkel tat etwas weiteres. Die Lektüre gefährlicher Bücher muss man bekanntlich verhindern, um Schaden vom Volke abzuwenden. Darum hatte ja auch die katholische Kirche im Mittelalter den einfachen Menschen die Lektüre der Bibel verboten. Darin kommen nämlich weder ein Papst, noch die unbefleckte Empfängnis, noch die Ehelosigkeit der Priester vor. Als die Verkaufszahlen meines Buches immer weiter stiegen, erklärte die Bundeskanzlerin am 17. September 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sie habe das Buch nicht gelesen und sie werde es auch in Zukunft nicht lesen. Durch die Bild-Zeitung fühle sie sich ausreichend über seinen Inhalt informiert. Das einfache Parteimitglied durfte daraufhin beruhigt sein. Mehr als die Bundeskanzlerin musste es ja nun wirklich nicht wissen. Und auch für viele Bürger war die amtliche Befreiung vom Lesegebot sicherlich eine willkommene Entlastung. Noch heute setzen sich die Kritiker des Buches zum allergrößten Teil aus jenen zusammen, die es nicht gelesen haben. Die Abneigung vieler Politiker gegen den Autor Thilo Sarrazin speiste sich auch daraus, dass sie mich als eine Art Renegaten ansahen. In meinem beruflichen Leben war ich als Beamter und Politiker in ihrem ureigenen Zuständigkeitsbereich durchaus erfolgreich gewesen. Ich gehörte zu den kundigen Mechanikern der Administration und des politischen Betriebs und hatte dabei mehr sichtbare Erfolge gehabt, als viele von ihnen sich jemals erhoffen durften. Es war also kaum möglich, mich abzutun als Traumtänzer oder Phantasten, der nicht weiß, wovon er redet. Also musste ich ein Verräter sein. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel war nicht so klug wie Angela Merkel. Einige Tage wankte er in der Öffentlichkeit hin und her, dann entschied er sich: Parteiausschluss. Die Mitarbeiter des Parteivorstandes bereiteten einen Schriftsatz voller fehlerhafter Zuschreibungen und leerer Behauptungen vor. Klaus von Donani, der mich als einer von wenigen aus der SPD von Anfang an öffentlich unterstützt hatte, bot Nobel an, meine Verteidigung im Parteischiedsverfahren zu übernehmen. Die mündliche Verhandlung fand am 21. April 2011 vor der Parteischiedskommission des Kreises Charlottenburg-Wilmersdorf statt. Die 3 Mitglieder der Schiedskommission, allesamt Juristen, waren offenbar die ersten Amtsträger der SPD, die das Buch wirklich gelesen hatten. In nur wenigen Stunden mündlicher Verhandlung brach der Versuch zum Parteiausschluss ruhmlos in sich zusammen. Keine einzige Zeile aus meinem Buch wurde von mir widerrufen oder relativiert und der Parteivorstand zog seinen Ausschlussantrag zurück. Eigentlich hätte Sigmar Gabriel das voraussehen müssen. Weshalb nahm er die unvermeidliche Blamage gleichwohl auf sich? Ich vermute Folgendes. Noch vor Veröffentlichung des Buches hatte sich Ende August 2010 in nur wenigen Tagen hitziger Debatte herausgestellt, dass der linke und linksliberale Teil des Medienspektrums nicht nur meine Thesen, soweit man sie zu kennen glaubte, sondern auch die Person Thilo Sarrazin mit heftigster emotionaler Ablehnung überzog. Gabriel sah offenbar seine Medien und damit auch seine Parteibasis in Gefahr, wenn er sich nicht an die Spitze des Sarrazin-Bashings stellte. Das war ihm wohl wichtiger als die Suche nach irgendwelchen Wahrheiten oder die Würdigung von Tatsachen. So ist es bis heute geblieben, wie Gabriels wiederholte Ausfälle gegen meine Person und mein Buch zeigten. Politik funktioniert offenbar so, wenn sie nicht von bedeutenden Menschen ausgeübt wird. Oft bin ich gefragt worden, weshalb ich dem Druck damals nicht nachgegeben und die SPD verlassen habe. Die Antwort ist eine doppelte. Erstens, an den Gründen, aus denen ich 1973 der SPD beigetreten war, hatte sich nichts geändert. Und an meinen grundsätzlichen Einstellungen zum Leben und zur Gesellschaft auch nichts. Weshalb also sollte ich dem Druck zum Austritt nachgeben? Zweitens, den unablässigen Diffamierungen eines Teils der Medien, den Versuchen, mich in eine unmoralische, rechtspopulistische oder gar rassistische Ecke zu schieben, konnte man schon deshalb nur schwer begegnen, weil unter den ideologisierten Anklägern und deren Gefolgschaft kaum einer bereit war zuzuhören, geschweige denn, das Buch zu lesen. In den Augen dieser Gruppe war ich moralisch vogelfrei geworden, und dabei sollte es auch bleiben. Das Scheitern des Parteiausschlussverfahrens lieferte dann im Widerspruch dazu die amtliche Bestätigung, dass die Inhalte und Thesen meines Buches den Statuten und den Grundwerten der SPD nicht widersprechen. Das entzog einem Teil der Verleumdungen und Diffamierungen sowie ihren Autoren die Glaubwürdigkeit und setzte ihnen auch für die Zukunft Grenzen. Die wütenden Reaktionen nach dem Scheitern des Parteiausschlusses bei einem Teil der Medien und der SPD-Linken waren von daher durchaus verständlich. Diese Gruppe sah in der Rücknahme des Ausschlussantrags ein Versagen des Parteivorsitzenden. Sie hat bis heute ihren Frieden damit nicht gemacht, was immer wieder zu allerlei skurrilen Verbalinjurien führt. Der Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, äußerte sich als Repräsentant dieser Gruppe mit der ihm offenbar eigenen destruktiven Intelligenz nur konsequent, indem er beim Erscheinen von »Europa braucht den Euro« nicht öffentlich sagte, Sarrazin solle endlich sein wertvollstes Buch abgeben, welches das SPD-Parteibuch sei. Klar, die erfolgreich verteidigte Mitgliedschaft in der SPD stand dem Ziel im Wege, mich zu vereinzeln und meine Analysen aus der Mitte der Gesellschaft zu verdrängen. Damit bin ich bei der Rolle der Medien. Jahrzehntelang hatte ich als typisches Kind einer Demokratie über Probleme der Meinungsfreiheit gar nicht groß nachgedacht, sondern sie den gegenwärtigen Diktaturen in der Welt bzw. längst vergangenen vordemokratischen Regimes zugeordnet. Die Diskussion über politische Korrektheit hatte mich nie so richtig interessiert. Mit Erheiterung nahm ich die sprachlichen Auswüchse der Frauenbewegung zur Kenntnis und fragte mich, wie lange der allmächtige Gott in der deutschen Sprache noch sein männliches Geschlecht behaupten konnte. Belustigt registrierte ich das Verschwinden von Negerkuss und Mohrenkopf aus dem Sprachschatz des Konditors und zitierte aus Othello, »Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.« Ich registrierte die verdruckste Dummheit solch sprachlicher Purgierungsversuche, erwehrte mich des Zeitgeistes mit Spott und meinte im Übrigen, dass er mich nicht beträfe. Das war wohl ein Irrtum. Als ich Deutschland schafft sich ab vorbereitete, Aufsätze und Bücher las, die amtliche deutsche Statistik auswertete oder die UNO-Datenbank für Bevölkerungsprognosen befragte, kam mir in meiner stillen Stube nicht entfernt die Idee, dass ich unmoralische, gar verbotene Fragen aufwerfen könne. Noch Monate nach Erscheinen meines Buches meinte ich, es ginge darum, inhaltliche Fragen zu erläutern, die vielleicht in meinem Buch nicht ausreichend klar dargestellt seien. Darum ging es meinen Kritikern aber gar nicht. Es war die Art meines Blicks auf die Probleme, die bei vielen Hass auslöste. Und dieser Hass wurde offenbar noch dadurch bestärkt, dass meine Analysen im Empirischen wurzelten und die darauf aufbauenden Gedankenketten den herkömmlichen Regeln der Logik folgten. Wie ich im Nachhinein feststellte, folgten die Art der Vorwürfe, die Choreografie der öffentlichen Anklagen und ihr persönlich herabsetzender Charakter exakt den Mustern entsprechender Debatten in den USA in den 70er Jahren. In keiner Weise will ich mich mit dem bedeutenden Biologen Edward O. Wilson, berühmt geworden durch seine Ameisenforschung und durch sein Buch Social Biology von 1975, vergleichen. Nach dem Erscheinen des Buches wurde Wilson als Rassist, Sozialdarwinist, Eugeniker und Vertreter einer Geistesart verleumdet, die schon einmal zu Auschwitz geführt habe. Seine Vorlesungen und Vorträge wurden systematisch gestört. Heute hat die Soziobiologie einen gefestigten Forschungsstand, Wilsons Analysen und Hypothesen wurden im Wesentlichen bestätigt, die Einwände seiner Verleumder und Kritiker, soweit sie nicht von Anfang an völlig lächerlich waren, Stück für Stück widerlegt. Mit Deutschland schafft sich ab wiederholte sich, was Wilson widerfahren war, und die meisten Kritiker merkten es nicht einmal. Es ging ihnen ja auch nicht um Logik und Empirie. Ein Teil der Kritik wollte meine Fragestellungen delegitimieren. Fakten und Argumente interessierten dabei gar nicht. Es dauerte eine Zeit, bis ich das erkannt hatte. Anscheinend war ich auf eine Problematik gestoßen, die über mein Buch weit hinauswies. Sachliche Einwände von Gewicht hatte in der ganzen mehr als ein Jahr währenden Debatte, die sich an die Veröffentlichung meines Buches anschloss, nämlich niemand vorgebracht. Zu den Sachfragen der Debatte nahm ich, wie schon erwähnt, im Vorwort der Paperback-Ausgabe ausführlich Stellung. Keiner jener Kritiker, mit denen ich mich dort in der Sache auseinandergesetzt habe, ging darauf näher ein. Auch dies zeigte mir, dass es nicht um Sachfragen ging. Mit dem im Mai 2012 erschienenen Buch »Europa braucht den Euro nicht« wandte ich mich zunächst ganz anderen Fragen zu. Die Versuche der Kritiker von »Deutschland schafft sich ab«, auch dieses Werk zu skandalisieren, brachen schnell in sich zusammen. Wie beim ersten Buch äußerten auch hier die Fachleute eher Lob. Bei Medien wie der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, dem Spiegel oder dem Stern war man ratlos und machte nach anfänglicher Polemik den Versuch, das Buch totzuschweigen. Es verkaufte sich trotzdem gut. Der Frust darüber brach sich im Spiegel Bahn, als er neben die erstmalige Platzierung auf Platz 1 der Bestsellerliste den Kommentar rückte: »Zähes Zahlenwerk«. Die Botschaft sollte klar sein. Sarrazin kann nur Provokation, sonst ist er ein Langweiler. Die verschwurbelten Reaktionen eines Teils der Medien auf das neue Buch bestärkten mein Interesse an den Sachverhalten, die ich im vorliegenden Werk beschreibe. Ich analysiere den Glaubenskanon jener, die im heutigen deutschen Meinungsklima auf der Seite des Guten sind und demgemäß immer Recht haben. Er führt in ein faszinierendes Schattenreich des moralisch gehobenen Vorurteils, in eine Vexierwelt der guten Absichten und verzerrten Wirklichkeiten. Wie arm dran sind doch jene, die die Welt mit solchen Scheuklappen sehen. Und wie dürftig ist das schöne Gefühl, der guten Sache zu dienen, wenn man seinen Preis im Auge hat, die Welt als eine vom guten Willen gezeichnete Karikatur. In diesem Kapitel gönne ich mir in maßvoller Dosierung das, was ich mir in den beiden Büchern vorher weitgehend verkniffen habe, nämlich hier und da ein wenig Spott. Ich nehme meine persönlichen Erfahrungen zum Ausgangspunkt einer grundsätzlichen Analyse. Aber keine Sorge, die Grenze zur Betroffenheitsliteratur überschreite ich nicht.